Ich schaut euch nur zu, ich hab euch so oft verflucht. Ihr wart zu hart, ich habt euch alle einen Job gesucht. Ich blieb zurück, blieb alleine, so zum Einzelgänger. Bis ich eines Tages fortgehe und dann Gott besuch. Das Leben schenkt uns hier nichts, nichts außer Kummer. Der Hennessy ist kalt und spült meinen Glauben runter. Lässt mich vergessen, wer ich bin und was ich vorhab. Verrückter Künstler, vielleicht schneid ich mir ein Ohr ab. Jetzt wollt ihr wissen, wer ich bin und wie mein Leben war. Vater verlor seinen Job, so wie jedes Jahr. Mama lernt Deutsch auf 70 Quadratmetern. Integration gebärt einen neuen Straftäter. Ich schreib es auf, so dass ich es nie vergesse, nie vergesse, nie vergesse. In dieser Haut habt ihr nie gesteckt. Ich geb ein Fick auf eure Welt, nein, ich scheiße drauf. Ich war hier nie zu Hause und das weiß ich auch. In euren Augen war ich immer nur ein Parasit. Der unbeliebte Störenfried in eurem Paradies. Ich such meinen Platz zwischen den Sternen in der Galaxie und streck die Arme Richtung Himmel wie ein Satellit. So wie ein Satellit, so wie ein Satellit. Such ich meinen Platz zwischen den Sternen in der Galaxie. Ich schließ die Augen und versink in meiner Fantasie und streck die Arme Richtung Himmel wie ein Satellit. In einer Welt, in der dir jeder etwas vormacht, jeder vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist, wird unser Eins entweder Star auf dem Sportplatz oder träumt dein Leben lang vergebens von Blitzlicht. Du hattest so viel vor und einen super Plan. Die Welt lag dir zu Füßen, / USA. Gib mir das Mic, ich zwing euch Fotzen in die Knie. Politiker ist Verrat, / Washington DC. Gruß geht raus an die ganzen Schlangen hier. Sieh, wir leben wie die Sterne, eines Tages fallen wir. Und vielleicht fall ich ja tief, weil ich es so verdien. Doch lieber sterb ich voller Stolz, als ein Leben auf allen Vieren. Ich war hier nie willkommen und das zu keiner Zeit. Süd, Ost, West, Nord, überall der gleiche Scheiß. Ich hab euch nichts zu sagen, scheiß auf eure Medien. Lebt wohl und schöne Grüße von einem Alien. In euren Augen war ich immer nur ein Parasit. Der unbeliebte Störenfried in eurem Paradies. Ich such meinen Platz zwischen den Sternen in der Galaxie und streck die Arme Richtung Himmel wie ein Satellit. So wie ein Satellit, so wie ein Satellit. Such ich meinen Platz zwischen den Sternen in der Galaxie. Ich schließ die Augen und versink in meiner Fantasie und streck die Arme Richtung Himmel wie ein Satellit. Ich bin Paradies, yeah. Nie wieder lass ich mir von euch erzählen, es läuft nicht.